Er war schon auf der anderen Seite des Flusses, als er solches Herzklopfen bekam, dass er sich an einen Baum lehnen musste, um nicht umzusinken. Was bin ich nur für ein Dummkopf? Verdammt! Wenigstens war sie eine hübsche Geliebte. Und Emmas Schönheit und alle Freuden dieser Liebe traten ihm wieder vor die Augen. Das stimmte ihn zuerst weich. Doch dann lehnte er sich gegen sie auf. Schließlich kann ich mein Land nicht verlassen und mir noch dazu ein Kind aufhalsen. Ich würde mein ganzes Vermögen verlieren. Ach, und dann die Scherereien. Nein, nein, tausendmal nein. Das wäre doch zu dumm. Arme kleine Frau. Sie wird mich für einen Gefühlsklotz halten. Aber ich kann nun einmal nicht weinen. Dafür kann ich nichts. Ach was. Ist egal. Als Emma Rodolphs Brief erhielt, versteckt auf dem Boden eines Korbs mit Aprikosen, den er ihr am nächsten Morgen schickte, floh sie hinauf auf den Dachboden. Keuchend, außer sich, taumelnd und immer das entsetzliche Blatt Papier in der Hand, das zwischen ihren Fingern wie ein Stück Blech knatterte. Von den Schieferplatten sank eine bleierne Hitze herab, die ihr auf die Schläfen drückte und den Atem nahm. Sie schleppte sich zum geschlossenen Dachfenster, schob den Riegel zurück und sofort flutete blendendes Licht herein. Unter zornigem Lachen las sie den Brief. Glauben Sie mir, ich werde Sie nie vergessen und immer für Sie eine tiefe Zuneigung bewahren. Doch eines Tages, früher oder später, hätte diese Glut, das ist das Los menschlicher Dinge, gewiss nachgelassen. Emma, warum musste ich Ihnen begegnen? Warum sind Sie so schön? Kann ich was dafür? Geben Sie dem Schicksal die Schuld. Wohin wir auch gegangen wären, man hätte uns verfolgt. Sie hätten Verleumdung, Verachtung ertragen müssen. Schmähung vielleicht. Für all das Unrecht, das ich Ihnen antat, strafe ich mich mit Verbannung. Emma, warum musste ich Ihnen begegnen? Warum sind Sie so schön? Kann ich was dafür? Geben Sie dem Schicksal die Schuld. Wohin wir auch gegangen wären, man hätte uns verfolgt. Sie hätten Verleumdung, Verachtung ertragen müssen. Schmähung vielleicht. Für all das Unrecht, das ich Ihnen antat, strafe ich mich mit Verbannung. Wenn Sie diese traurigen Zeilen lesen werden, werde ich in der Ferne sein. Werde ich in der Ferne sein, um der Versuchung, Sie wiederzusehen, zu entgehen. Adieu. Adieu. Ihr Freund. Ihr Freund. In zwei Worten. Adieu. Ihr Freund. Ihr Freund. Mhm. Je angestrengter sie dem Brief ihre Aufmerksamkeit zuwandte, desto mehr verwirrten sich ihre Gedanken. Sie wünschte, die Erde möge einstürzen. Warum nicht Schluss machen? Was hält mich denn zurück? Ich bin frei. Sie beugte sich weit über den Rand des Dachfensters, hing fast in der Luft, umgeben von einem weiten Raum. Das Blau des Himmels durchdrang sie, die Luft kreiste in ihrem leeren Kopf. Sie brauchte sich nicht hinabzustürzen. Ich brauche nur loszulassen. Emma, wo bist du? Felicité, wo ist meine Frau? Sie hielt inne. Emma, wo steckst du denn? Komm, die Suppe steht auf dem Tisch. Der Gedanke, dass sie gerade dem Tod entronnen war, machte sie vor Entsetzen halb ohnmächtig. Und sie musste hinabgehen, musste sich zu Tisch setzen. Sie versuchte zu essen. Die Bissen erstickten sie fast. Wie es scheint, werden wir Monsieur Rodolphe so bald nicht wiedersehen. Wer hat dir das gesagt? Wer mir das gesagt hat? Sein Pächter, Girard. Ich bin ihm gerade vorhin begegnet. Er ist verreist oder reist eben ab. Wundert dich das? Er verreist ja gerne von Zeit zu Zeit, um sich zu amüsieren. Und zum Kuckuck recht hat er, wenn man Vermögen hat und Junggeselle ist. Übrigens soll unser Freund ein recht flottes Leben führen. Monsieur Homais hat mir Sachen erzählt. Oh, diese Aprikosen sind also wirklich ausgezeichnet. Riech doch nur mal, wie sie duften. Ich ersticke. In diesem Augenblick fuhr in scharfem Trab Rodolphs blauer Tilbury über den Platz. Er hatte sich nach langem Überlegen doch entschlossen, nach Rouen zu fahren und musste, da es keinen anderen Weg gab, durch das Dorf fahren. Emma stieß einen Schrei aus und fiel rückwärts starr auf den Boden. Beim Getöse, das im Haus entstand, eilte der Apotheker herbei. Der Tisch mitsamt allen Tellern war umgestürzt, Charles rief um Hilfe, Bert schrie und Felicité schnürte mit bebenden Händen Madame, deren ganzer Körper konvulsivisch zuckte, das Kleid auf. Ich laufe rasch in mein Laboratorium und hole aromatischen Essig. Ich bin sicher, der weckt Tote auf. Man trug Emma auf ihr Bett, mit offenem Mund, geschlossenen Lidern, die Hände flach hingelegt, lag sie ausgestreckt da, regungslos und weiß wie eine Wachsfigur. Aus ihren Augen rannen zwei Tränenbäche, die langsam aufs Kopfkissen flossen. Beruhigen Sie sich. Ich glaube, die Krise ist überwunden. Wie ist es denn zu dem Anfall gekommen? Ganz plötzlich, als sie die Aprikosen roch, hat es sie gepackt. Eigenartig. Aber es ist immerhin möglich, dass die Aprikosen die Ohnmacht hervorgerufen haben. Es gibt Naturen, die auf bestimmte Gerüche empfindlich reagieren. Einer meiner Kollegen hat einen Hund, der Krämpfe bekommt, sobald man ihm eine Tabakdose vor die Nase hält. Geben Sie acht, dass ich sie nicht aufwecke. Das ist der Beweis für die zahllosen Störungen in unserem Nervensystem. Was Madame anbetrifft, die mir stets den Eindruck einer echten Überempfindlichen gemacht hat, empfehle ich keine überflüssige Medikation. Diät. Das ist alles. Und vielleicht sollte man die Vorstellungskraft anregen. Doch Emma erwachte. Sprich zu uns, Emma. Nur ein Wort. Komm wieder zu dir. Ich bin's, dein Charles, der dich lieb hat. Erkennst du mich? Schau, da ist ein Töchterchen. Gib ihr einen Kuss. Und sie schrie. Und der Brief. Der Brief! Man glaubte, sie deliriere. Und von Mitternacht an lag sie wirklich im Delirium. Ein Gehirnfieber war ausgebrochen. »43 Tage lang wich Charles nicht von ihrer Seite. Er ließ seine Patienten im Stich. Er gönnte sich keinen Schlaf, fühlte ihr alle Augenblicke den Puls, legte ihr Senfpflaster und kalte Kompressen auf. Er ließ Dr. Larivière, seinen einstigen Lehrer aus Rouen, kommen. Er war verzweifelt.« Was ihn am meisten erschreckte, war Emmas Teilnahmslosigkeit, denn sie sprach nicht, hörte nichts und schien nicht einmal zu leiden, als ob Körper und Seele gemeinsam sich von allen Erschütterungen ausruhten. Mitte Oktober konnte sie von Kopfkissen gestützt im Bett aufsitzen. Charles weinte, als er sie das erste Butterbrot mit Marmelade essen sah. Allmählich kehrten ihre Kräfte zurück. Und eines Tages, als sie sich wohler fühlte, versuchte er, einen kleinen Spaziergang durch den Garten mit ihr zu machen. »Du überanstrengst dich, Liebste. Komm hier in die Laube. Setz dich auf die Bank. Das wird dir gut tun.« »Oh nein. Nicht dort. Nicht dort.« Sie erlitt einen Rückfall und zeigte Symptome, in denen Charles die ersten Anzeichen eines Krebsleidens zu erkennen glaubte. Und zu alledem hatte der arme Mann auch noch Geldsorgen. »Wie soll ich Homais für alle seine Arzneien entschädigen? Täglich regnet es Rechnungen. Die Lieferanten murren.« Besonders Monsieur Lheureux bedrängte ihn. Er hatte, als Emmas Krankheit auf dem Höhepunkt angelangt war, die Lage genutzt, seine Rechnungen unangemessen zu erhöhen und alles, Koffer, Mantel, Nachtzeug und noch mehr, herbeigebracht. »All diese Waren hat Madame bei mir bestellt.« »Ich benötige sie nicht mehr.« »Ich kann sie nicht mehr zurücknehmen. Außerdem wird es Madame bei der Genesung gewiss verstimmen.« Lheureux ließ nicht locker und schließlich stellte ihm Bovary einen Wechsel auf 6 Monate aus. Doch kaum hatte Charles unterschrieben, als er auf einen kühnen Gedanken kam. »Ich werde 1000 Francs von Lheureux leihen.« »Das sind dann genau alles in allem 1250 Francs. Bis zum 1. September, Monsieur Bovary.« »Schon gut.« Der Winter war hart. Madame Bovary erholte sich nur langsam. Als die Tage schöner wurden, rückte man ihren Sessel an das Fenster, von dem aus man den Marktplatz sah. Die Nachbarinnen kamen täglich zu Besuch, der Apotheker erschien regelmäßig. Auch der kleine Justin schlich sich manchmal hinauf in ihr Schlafzimmer und blieb stumm neben der Tür stehen. Oft begann Emma, ohne auf ihn zu achten, mit ihrer Toilette. Sie zog den Kamm aus dem Haar, und als er zum ersten Mal diese Haarflut sah, die in schwarzen Locken bis zu den Kniekehlen hinabreichte, war dies für ihn, den armen Jungen, als öffne sich jäh die Tür zu etwas Großem, Neuem, das ihn blendete und erschreckte. Sicher bemerkte Emma weder seine stumme Ergebenheit noch seine Schüchternheit. Sie ahnte nicht, dass die Liebe, die aus ihrem Leben verschwunden war, ganz in ihrer Nähe, in einem jungen Herzen pochte, das für die Strahlen ihrer Schönheit offen war. Ich werde nicht mehr reiten. Ich möchte, dass das Pferd wegkommt. Alles, was sie früher geliebt hatte, missfiel ihr nun. Sie ließ das Pferd verkaufen und die Jalousie des Fensters zur Gartenseite musste immer geschlossen sein. Ich kann den Garten nicht mehr sehen. Dafür gab sie sich übertriebener Wohltätigkeit hin und wurde geradezu inbrünstig fromm, kaufte Rosenkränze und stürzte sich in religiöse Lektüre. Ich will eine Heilige werden. Während Emma in christlicher Demut die Lust, schwach zu sein, genoss, beobachtete sie in sich die Zerstörung ihres Willens, die der eindringenden Gnade einen breiten Zugang öffnen musste. Es gibt also anstelle des Glücks größere Seligkeiten. Eine Liebe erhabener als alle anderen Lieben. Liebe ohne Unterlass und Ende. Liebe, die ständig wächst. Wenn sie auf ihrem gotischen Betstuhl niederkniete, richtete sie an Gott die gleichen süßen Worte, die sie einst in den Ergüssen des Ehebruchs ihrem Geliebten zugeflüstert hatte. Doch keine Erquickung kam aus dem Himmel herab, und sie erhob sich mit müden Gliedern und dem unbestimmten Gefühl eines ungeheuren Betrugs. Eines Tages schlug der Apotheker vor, Charles solle, um Madame eine Zerstreuung zu verschaffen, mit ihr nach Rouen fahren, um in der Oper den berühmten Tenor Lagardy anzuhören. Beeilen Sie sich aber! Lagardy gibt nur ein einziges Gastspiel mit Lucia di Lammermoor. Der Vorschlag fiel bei Charles auf fruchtbaren Boden. Emma lehnte zuerst ab. Charles gab nicht nach, er sah keinen Hinderungsgrund. Meine Mutter hat mir 300 Francs geschickt. Unsere Schulden bei Lheureux sind noch lange nicht fällig. Und am nächsten Morgen, um 8 Uhr, stiegen sie in die Schwalbe. Gute Reise, ihr glücklichen Sterblichen! Die Kutsche hielt vor dem Hotel de la Croix-Rouge auf dem Place Beauvoisin. Madame kaufte sich einen Hut, Handschuhe, ein Bouquet. Monsieur fürchtete sehr, den Anfang zu versäumen, und ohne Zeit gehabt zu haben, die Bouillon zu trinken, fanden sie sich vor den Türen des Theaters ein, die noch geschlossen waren. Aus Sorge, lächerlich zu wirken, wollte Emma, bevor sie eintraten, noch einen Spaziergang am Hafen machen. Und Bovary bewahrte vorsichtshalber die Karten, griffbereit in der Hosentasche. In der Vorhalle bekam Emma Herzklopfen. Sie lächelte unwillkürlich vor Eitelkeit, als sie die Menge sah, die durch einen anderen Gang ins Theater hereindrängte, während sie selbst die Treppe zum ersten Rang emporstieg. Es bereitete ihr ein kindliches Vergnügen, die breiten Polstertüren mit dem Finger aufzustoßen. Sie atmete in vollen Zügen den Staubgeruch der Gänge ein, und als sie sich in ihrer Loge hingesetzt hatte, straffte sie den Körper mit der Ungeniertheit einer Herzogin. Ihr Herz schlug vor Erregung, als die Musik einsetzte, der Vorhang sich hob und den Blick auf eine Waldlandschaft freigab. Als strichen die Bögen der Violinen über ihre Nerven, fühlte sie ihr ganzes Wesen mit den Melodien mitschwingen. Nicht satt sehen konnte sie sich an den Kostümen, Dekorationen. Die gemalten Bäume. Sie schwanken, wenn jemand daran vorbeigeht. An den Samtbaretten, weiten Mänteln und Degen. Plötzlich erschien Lagardy als Edgar. Er war von jener schimmernden Blässe, die dem feurigen Südländer etwas von der Majestät der Marmorstatuen leiht. Er rollte die Augen und zeigte seine weißen Zähne. Eine schöne Stimme, eine unbeirrbare Selbstsicherheit, mehr Temperament als Verstand und mehr Pathos als Empfinden vollendeten die Wirkung dieser bewundernswürdigen Scharlatan-Natur, in der etwas von einem Friseur und einem Torero lag. Von seinem ersten Auftritt an begeisterte er. Hier auf der Bühne erkannte Emma alles Entzücken und allen Schmerz der Liebe wieder, an denen sie selbst beinahe gestorben war. Alles schien ihr ein Echo ihrer eigenen Erfahrungen zu sein. Niemand auf der Welt hat mich je mit einer solchen Liebe geliebt. Er hat nicht wie Edgar geweint. An jenem letzten Abend im Mondschein, als ich auf morgen zu ihm sagte. Sie versuchte, sich das Leben des Sängers vorzustellen. Dieses außergewöhnliche, glänzende Leben, das sie hätte führen können, hätte es der Zufall gewollt. Wir hätten uns kennengelernt, hätten uns geliebt. Mit ihm wäre ich von Hauptstadt zu Hauptstadt gereist. Und jeden Abend hätte ich in einer Loge mit vergoldetem Gitter gesessen und den Herzensergüssen gelauscht, die nur mir gelten. Ich verstehe nicht, warum dieser Edelmann die Dame ständig verfolgt. Ach was, er ist doch ihr Geliebter. Aber vorhin hat doch der andere gesagt, ich liebe Lucia und glaube mich von ihr wiedergeliebt. Und der ist mit ihrem Vater Arm in Arm abgegangen. Und? Ich finde nur, die Handlung ist wirklich schwer zu verstehen, wenn alles gesungen wird. Ach, was macht das schon aus? Ich bin eben immer gern im Bilde, wie du weißt. Als Lucia und Edgar sich das letzte Lebewohl zuriefen, stieß Emma einen Schrei aus, der sich mit den Schwingungen der letzten Akkorde vermischte. Emma wollte während der Pause ihren Platz in der Loge nicht verlassen. Darum ging Charles zum Buffet, um ein Glas Mandelmilch für sie zu holen. Rate mal, wem ich oben begegnet bin. Monsieur Léon. Léon? Höchstpersönlich. Er wird gleich kommen und dir seine Aufwartung machen. Guten Abend. Wie? Sie auch hier? Mit der Ungezwungenheit eines Weltmannes streckte der ehemalige Kanzleigehilfe von Yonville die Hand aus. Und Madame Bovary reichte ihm unwillkürlich die ihre, wahrscheinlich der Anziehungskraft eines stärkeren Willens folgend, wie sie sie seit jenem Frühlingsabend, als der Regen auf das grüne Laub fiel und sie einander Lebewohl gesagt hatten, nicht mehr gespürt hatte. Sie leben also in Rouen? Ja. Und seit wann? Später. Von diesem Augenblick an aber hörte Emma nicht mehr zu. Alles schien ihr weit entfernt stattzufinden. So als ob die Instrumente weniger klangvoll geworden und die Personen in den Hintergrund gerückt worden wären. Sie erinnerte sich an die Kartenpartien beim Apotheker und ihren Spaziergang zur Amme, an die Lektüre und die Gespräche zu zweit am Kamin, an diese ganze arme Liebe, die so ruhig und beständig, so verschwiegen, so zärtlich gewesen war und die sie gleichwohl vergessen hatte. Warum kehrt er zurück? Welche Verkettung von Zufällen bringt ihn wieder in mein Leben? Er stand hinter ihr und von Zeit zu Zeit fühlte sie erschauernd, wie sein lauer Atem durch ihr Haar strich. Macht Ihnen das hier Vergnügen? Ach mein Gott, nein. Nicht sonderlich. Ja, dann schlage ich doch vor, wir gehen und nehmen irgendwo ein Eis zu uns. Oh, noch nicht. Sie hat ihr Haar gelöst. Es verspricht tragisch zu werden. Ach, sie schreit zu laut. Ja, vielleicht. Ein wenig. Eine Hitze ist es hier. Ja, unerträglich. Stört sie dich? Ja, sticke. Lass uns gehen. Zu dritt gingen sie zum Hafen und setzten sich vor ein Café. Zuerst wurde über Emmas Krankheit geredet. Nicht Charles. Du langweilst, Monsieur Léon. Dann berichtete er ihnen, dass er 2 Jahre lang in Rouen in einer großen Anwaltskanzlei arbeiten werde. In der Normandie ist die Prozessführung ja ganz anders als in Paris. Danach erkundigte er sich nach der kleinen Berthe, nach der Apothekerfamilie. So herzensgute Menschen. Und da sie in Anwesenheit des Ehemanns einander nichts weiter zu sagen hatten, schlief die Unterhaltung bald ein. Lagardie wird sehr überschätzt. Ich habe Tamburini, Persiani und Grisi gehört und mit ihnen verglichen ist er nichts. Trotz seines großen Rufs. Das heißt aber doch, er soll im letzten Akt ganz wunderbar sein. Mir tut es leid, dass wir vor dem Schluss gegangen sind. Es fing gerade an, mir zu gefallen. Ja, aber das lässt sich nachholen. Er gibt morgen noch eine Vorstellung. Morgen müssen wir leider schon wieder nach Hause. Es sei denn, du magst allein hier bleiben, mein Kätzchen. Ich? Allein? Lagardies letzte Arie ist wirklich etwas ganz Herrliches, Erhabenes. Sie sollten sich das nicht entgehen lassen. Ja, Emma, wenn du nur im geringsten das Gefühl hast, es tue dir gut, darfst du nicht ablehnen. Also, ja. Abgemacht. Monsieur Léon, Sie holen morgen meine Frau um 6 Uhr zur Oper ab. Leon hatte zu Anfang seines Studiums in Paris ziemlich häufig an Emma gedacht. Doch nach und nach wurde dieses Gefühl schwächer. Andere Begierden überlagerten es, obwohl es trotzdem weiterlebte. Als er sie jetzt nach dreijähriger Abwesenheit wieder sah, erwachte seine Leidenschaft von neuem. Dieses Mal muss ich den Mut aufbringen, sie zu besitzen. Durch den Umgang mit leichtlebiger Gesellschaft hatte er seine frühere Schüchternheit abgelegt, war sich von vornherein sicher zu betören und brachte nun die ganze Nacht damit zu, sich einen Plan auszudenken. Als er am Nachmittag ins Gasthaus kam, mit jener Entschlossenheit der Hasenfüße, die sich durch nichts mehr aufhalten lässt, fand er Emma allein. Sie haben sich also entschlossen zu bleiben? Ja, aber es war nicht richtig. Zu Hause warten 1000 Pflichten auf mich. Oh, das kann ich mir denken. Ah, nein. Denn Sie sind ja keine Frau. Männer haben auch ihre Sorgen. Und so eröffneten einige philosophische Überlegungen die Unterhaltung. Emma verbreitete sich über das Elend irdischer Zuneigungen und die ewige Einsamkeit, zu der ein Herz verdammt sei. Und der junge Mann... Ich habe mich während meiner ganzen Studienzeit in Paris furchtbar gelangweilt. Und fühle mich eigentlich zu anderen berufen. Nur meine Mutter, sie will unbedingt ein Notar aus mir machen. Emma gestand ihm nicht ihre Leidenschaft für einen anderen. Leon sagte ihr nicht, dass er sie vergessen hatte. Wenn Sie wüssten, was ich mir alles erträumt habe. Und ich? Oh, ich habe viel gelitten. Wie oft bin ich ziellos durch die Straßen gelaufen und habe mir vorgestellt, ein Zufall würde Sie herführen. Bald da, bald dort glaubte ich, Sie zu erkennen und bin hinter allen Droschken hergerannt, aus deren Fenstern ein Schal flatterte, der dem Ihren ähnlich sah. Das Traurigste ist, wenn man wie ich ein unnützes Leben führt. Wenn unsere Leiden jemandem nützen würden, dann könnten wir wenigstens darin einen Trost finden, ja, dass wir uns für etwas opfern. Tugend, Pflichterfüllung und Aufopferung, ja, sind auch für mich die höchsten Werte. Auch ich würde mich gerne für etwas aufopfern. Am liebsten wäre ich Krankenschwester in einem Spital. Leider gibt es für Männer keine solchen heiligen Aufgaben. So wären sie beide gern gewesen. Beide schufen sich ein Idealbild, dem sie ihr vergangenes Leben im Nachhinein anpassten. Überdies sind Worte wie ein Walzwerk, das die Gefühle platt macht. Ich wünschte, ich wäre gestorben, als ich so krank war. Dann hätte ich ein für alle Mal ausgelitten. Auch ich sehne mich nach der Ruhe des Grabes. Wirklich? Ich habe sogar schon ein Testament gemacht und darin gebeten, man möge mich in der schönen Decke mit der Sandbordüre bestatten, die Sie mir geschenkt haben. Und warum wollten Sie mit der Decke von mir? Warum? Weil ich Sie sehr geliebt habe. Während er sich beglückwünschte, diese Hürde genommen zu haben, beobachtete er von der Seite ihr Gesicht. Es war wie der Himmel, wenn ein Windstoß die Wolken verjagt. Die traurigen Gedanken, die ihre blauen Augen verdüstert hatten, schienen wie weggeblasen. Ihr ganzes Gesicht strahlte. Oh, ich habe es immer geahnt. Sie sprachen nicht mehr. Ihre Hände hatten sich verschlungen. Und Vergangenheit, Zukunft, Erinnerungen und Träume, alles verschmolz in der Süße dieser Schwärmerei. Der Gedanke, welches Glück wir hätten finden können, wären wir uns durch einen günstigen Zufall schon früher begegnet. Daran habe ich auch schon manchmal gedacht. Was hindert uns, von vorne anzufangen? Nein, mein Freund, wir müssen vernünftig sein. Ich will es so. War es ihr Ernst mit dem, was sie sagte? Wahrscheinlich wusste Emma das selbst nicht. Völlig in Anspruch genommen vom Reiz der Verführung und der Notwendigkeit, sich dagegen zu wehren. Sie sah den jungen Mann gerührt an und wehrte sanft die schüchternen Liebkosungen ab, die seine zitternden Hände versuchten. Verzeihen Sie mir. Nie war Emma ein Mann so schön erschienen. Aus seiner Haltung sprach eine köstliche Arglosigkeit. Er senkte die langen, gebogenen, feinen Augenwimpern. Die zarte Haut seiner Wangen rötete sich vor Verlangen nach ihr, so glaubte sie. Ich möchte sie mit den Lippen berühren. Und sie empfand eine ununterdrückbare Lust, sie mit den Lippen zu berühren. Wie spät es ist, mein Gott. Wie lange wir schon plaudern. Ich habe sogar die Oper ganz vergessen. Ich gehe. Aber ich muss sie noch einmal sehen. Ich habe Ihnen noch etwas zu sagen, etwas Wichtiges, Ernstes. Ich muss sie noch einmal sehen. Ein einziges Mal. Also gut. Morgen. Um 11 Uhr. In der Kathedrale. Und da sie beide standen, er hinter ihr und Emma mit gesenktem Kopf, beugte er sich zu ihrem Hals hinab und küsste sie lange auf den Nacken. Aber Sie sind ja wahnsinnig. Oh, Sie sind ja wahnsinnig. Auf morgen. In der Nacht schrieb Emma Leon einen langen Brief, in dem sie das Rendezvous absagte. Um unser beider Glück willen dürfen wir einander nicht wiedersehen. Doch als sie den Umschlag geschlossen hatte, war sie, da sie Leons Adresse nicht kannte, in arger Verlegenheit. Ich werde ihm den Brief selbst geben. Es war ein schöner Sommermorgen. Der junge Mann kaufte ein Bukett. Es war das erste Mal, dass er für eine Frau Blumen kaufte. Er fürchtete jedoch, gesehen zu werden, und trat entschlossen in die Kirche. Emma kam nicht. Doch da, ein seidiges Rascheln auf den Fliesen, der Rand eines Hutes, ein schwarzer Umhang. Sie ist es. Emma war blass und kam rasch auf ihn zu. Hier, nehmen Sie den Brief und lesen Sie. Oh nein. Und sie zog brüsk ihre Hand mit dem Brief zurück und trat in die Marienkapelle, wo sie sich auf einen Betschemel kniete und zu beten begann. Den jungen Mann ärgerte die bigotte Laune. Aber es ist reizvoll, Sie mitten in einem Rendezvous in Anbetung versuchen zu sehen. Schließlich aber langweilte er sich, denn sie fand kein Ende. Emma betete, vielmehr bemühte sie sich zu beten, in der Hoffnung, der Himmel werde ihr einen plötzlichen Entschluss eingeben, und um den göttlichen Beistand herbeizulocken, füllte sie sich die Augen mit dem Glanz des Tabernakels, atmete den Duft der in großen Vasen stehenden, voll erblühten weißen Nachtviolen ein und lauschte der Stille der Kirche, die den Aufruhr ihres Herzens nur noch steigerte. Kommen Sie! Leon lief davon. Ihm war, als ob seine Liebe, die seit der bald 2 Stunden in der Kirche bewegungslos geworden war, sich wie Rauch verflüchtigen werde. Wohin gehen wir denn nun? Er schritt rasch weiter, ohne zu antworten, und Madame Bovary hatte kaum Zeit, den Finger ins Weihwasser zu tauchen. Leon ließ eine Kutsche rufen, und sie blieben in der Rue des Quatre Vents einige Minuten allein, Auge in Auge und ein wenig verlegen. Oh, Leon, wirklich, ich weiß nicht, ob ich... Sie zierte sich. Dann sagte sie in ernster Miene... Das ist sehr unschicklich. Wissen Sie... Inwiefern? Entgegnete der Kanzlist. In Paris ist das üblich. Und dieses Wort gab für sie gleich einem unumstößlichen Argument den Ausschlag. Endlich erschien die Droschke. »Wohin wünscht Monsieur zu fahren?« fragte der Kutscher. »Wohin Sie wollen.« »Wohin Sie wollen«, sagte Leon und schob Emma in den Wagen. Und das schwerfällige Gefährt setzte sich in Bewegung. Es fuhr durch die Rue Grand Pont, überquerte die Place des Arts, den Quai Napoléon, und blieb mit einem Ruck vor der Statue Pierre Corneilles stehen. »Weiterfahren«, befahl eine Stimme aus dem Inneren. Der Wagen fuhr wieder an, geriet an der Kreuzung Lafayette durch das Gefälle in schnellere Fahrt und bog im Galopp in den Bahnhof ein. »Nein, geradeaus«, rief dieselbe Stimme. Die Droschke verließ die Absperrung und fuhr, auf dem Ring angelangt, alsbald in gemächlicherem Trab unter großen Ulmen dahin. Der Kutscher trocknete sich die Stirn und lenkte den Wagen aus den Seitenalleen hinaus zu den Wiesen am Rand des Wassers. Er fuhr am Fluss entlang und bis über die Inseln hinaus nach Orcelles zu. Doch plötzlich stürmte er los in einem Anlauf durch Quatremare, Sorteville, die Grande Chaussée und die Rue d'Elbeuf und hielt vor dem Jardin des Plantes zum dritten Mal. »Fahren Sie doch«, rief die Stimme nun wütender. Und sofort setzte er sich wieder in Bewegung. Man sah ihn an Saint-Paul, in Lescure, an der Rougemar und an der Place du Gaillabois, vor Saint-Romain, Saint-Vivien, vor dem Zollamt, bei den Trois-Pipes und am Cimetière Monumental. Von Zeit zu Zeit warf der Kutscher von seinem Bock aus den Kneipen verzweifelte Blicke zu. Er verstand nicht, welche Fortbewegungswut diese Individuen dazu trieb, nicht mehr anhalten zu wollen. Er versuchte es einige Male, hörte aber sofort hinter sich zornige Ausrufe losgehen. Und am Hafen, zwischen Wagen und Karren und auf den Straßen in den Winkeln der Toreinfahrten, sperrten die Bürger vor Staunen die Augen auf beim Anblick, dieser in der Provinz so ungewöhnlichen Erscheinung eines Wagens mit zugezogenen Vorhängen, der immer wieder erschien, verschlossener als ein Grab und schwankend wie ein Schiff. Einmal, mitten auf dem Feld, als die Sonne am heißesten brannte, streckte sich unter den kleinen gelben Leinwandgardinen eine bloße Hand hervor und warf Papierschnitzel hinaus, die im Wind davonflatterten und sich ein wenig weiter gleich weißen Schmetterlingen auf einem rotblühenden Kleefeld niederließen. Dann, gegen 6 Uhr, hielt der Wagen in einer Gasse des Beauvoisin-Viertels und eine Frau stieg aus. Sie hatte den Schleier über das Gesicht gezogen und ging, ohne sich umzusehen, davon.